Diese Musik war damals eine Überraschung für viele. Man war einfach nicht davon ausgegangen, dass ein ganz moderner Musiker plötzlich zu den Evergreens des Jazz zurückkehrte. Aber genau das tat der Pianist Keith Jarrett mit seinen beiden Trio-Partnern Gary Peacock am Bass und Jack DeJohnette am Schlagzeug. Es entstand die Platte Standards Volume 1, die eine von vielen Aufnahmen dieses über Jahrzehnte hinaus gefeierten Trios wurde. Diese Platte enthält eine Musik, die Evergreens des Jazz eben nicht standardisiert spielt. Eine Musik, die eine ganz eigene Intensität hat, vor allem in Stücken wie dem Billie Holiday-Klassiker God Bless the Child. Da geht es um bittere Erinnerungen an eine entbehrungsreiche Kindheit. Und bei Keith Jarrett und seinen Trio-Partnern wird dieses Stück zum pulsierenden Blues-Stück, das sich ganz lang hinzieht und eine enorme Spannung aufbaut. Standards Volume 1 vom Keith Jarrett Trio. 111 Jazz-Alben, die man gehört haben muss, präsentiert von Radio Marabu. Thank you. Für manche Jazzfans und manche Musiker ist dieser Trompeter ein Buhmann, der aus New Orleans stammende Wynton Marsalis. Er ist möglicherweise der virtuoseste Trompeter des modernen Jazz und er ist zugleich Traditionalist. Das werfen ihm viele vor. Kein Wunder, denn Wynton Marsalis hat zum Beispiel die Aussage getroffen, dass all die elektrifizierte Musik der Gruppen von Miles Davis eigentlich kein Jazz mehr sei und im Vergleich zu anderen Aufnahmen von Miles Davis minderwertig sei. Er selbst ist aber einfach ein herausragender Musiker und eine besonders starke Platte seiner Geschichte ist diejenige, die sich Black Coats from the Underground nennt, mit Aufnahmen aus dem Jahr 1985 in ganz herausragender Besetzung, unter anderem mit seinem Bruder Branford Marsalis, dem Saxophonisten, und dem Pianisten Kenny Kirkland. Darauf sind Stücke von fesselnder Explosivität und Energie enthalten, die dem Bild dessen, was sich viele von Wynton Marsalis, dem Vertreter des konservativen Jazz, nicht machen. Ein Album, das man unbedingt gehört haben sollte. Thank you. Motherland Pulse von Steve Coleman, präsentiert von Radio Marabu. Nachdem Fusion und Free Jazz verklungen waren, suchten junge Musiker nach neuen Wegen. Eine Idee war M-Bass, das heißt der Makro-Bass von New Yorker Musikern, die einige Jahre später zu führenden Jazzern weltweit zählen sollten. Dazu gehörten Cassandra Wilson, Jerry Allen oder Robin Eubanks. Der ungekrönte Kopf der Gruppe war der Saxophonist Steve Coleman. Eine der wichtigsten M-Bass-Ideen war Wachstum durch Kreativität. Das heißt, ein Musiker lernt durch seine Erfahrung und wächst zwangsläufig, indem er sie reflektiert. Bei jedem der Stücke setzt Colemans Saxophon mit einer immensen versierten Technik melodische Kanten, die Jerry Allen durch rhythmische Piano-Power zu umgehen versucht, was ihr dank ihres Mitstreiters Marvin Smitty Smith am Schlagzeug und Lenny Plaxico am Bass häufig gelingt. Ein zwingendes Album voller Spielfreude und Abenteuergeist. A Notion in Perpetual Motion vom Vienna Art Orchester. Das war eine Big Band, wie es keine andere gab, eine europäische Big Band, die so klang, wie keine Big Band vorher klang. Und zwar das Vienna Art Orchestra rund um den aus Graubünden stammenden Arrangeur und Komponisten Matthias Rüegg. Diese Band ließ plötzlich alpenländische Klänge im Hintergrund aufscheinen, dann wieder spielte sie plötzlich ein Stück von Igor Strawinsky mitten in einem Big Band-Programm. Sie verwendete eine Sängerin, Lauren Newton, die aus der klassischen neuen Musik kam und eine völlig andere Ästhetik in die Jazzwelt hineinbrachte als Sängerinnen vor ihr. Und sie mischte musikalische Elemente unterschiedlichster Art mit einer unbändigen Lust. Diese Lust, die kommt sehr gut rüber in dieser Live-Aufnahme aus dem Jahr 1985 aus der Schweiz. A Notion in Perpetual Motion mit dem Vienna Art Orchestra hier auf Radio Marabu, eines von 111 Jazzalben, die man gehört haben muss. Last Great Concert von Chet Baker, eines von 111 Jazzalben, die man gehört haben muss, nach dem Buch von Rainer Wittkamp und Roland Spiegel, präsentiert bei Radio Marabu. Der Trompeter Chet Baker war ein Musiker, der in seiner Jugend wunderschön war. Eine strahlende Gestalt mit weichem, wunderbaren Ton auf der Trompete. Er sah fast ein bisschen aus wie James Dean. Aber Drogen zerstörten diesen Musiker und mit Mitte 50 sah er aus, als wäre er schon längst über 80. Ein zerfurchtes, faltiges Gesicht mit einem oft zahnlosen Lächeln. Aber wenn er Musik machte, dann war Chet Baker in seinem Element und gerade in dieser Aufnahme vom April 1988 aus dem Funkhaus Hannover mit dem Radioorchester Hannover und einer Big Band, die von Dieter Glawischnik dirigiert wurde, zeigte sich Chet Baker in einer erstaunlichen Form. Wie er hier sein Paradestück My Funny Valentine sang und auf der Trompete spielte, entwickelte eine unglaubliche Poesie und Präsenz. Fast schlafwandlerisch schlängelte sich der Musiker hier durch die Themen. Nur wenige Tage nach diesem Last Great Concert vom 28. April 1988 starb Chet Baker. Er stürzte am 13. Mai desselben Jahres aus einem Fenster im Prinz Hendrik Hotel in Amsterdam. Eine ganz große Stimme des Jazz war verstummt und Gott sei Dank ist sie oft genug aufgenommen worden, eben auch in diesem Last Great Concert aus Hannover. Laughable. above. Yet you were my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak when you open it to speak? Not if you really care for me. Stay, little Valentine. Stay, stay. Not if you really care for me. Stay, little Valentine. Stay, each day a Valentine's Day. Only Trust Your Heart von Toots Thielemann, präsentiert von Radio Marabu. Mit der Zeit hat sich in der Jazzgeschichte die Besetzung aus Trompete, Posaune, Saxophon, Piano, Gitarre, Bass und Drums als klassische Ensemblebesetzung herausgebildet. Ehemals wichtige Instrumente wie Klarinette oder Banjo rückten in den Hintergrund, lateinamerikanische Percussion und Elektronik kamen hinzu. Doch schon immer gab es auch Einzelkämpfer. Einzelkämpfer, die sich mit ihren eher kuriosen Instrumenten in die erste Reihe des Jazz zu kämpfen versuchten. Harfenisting, Dudelsackbläser, Panflötenspieler und andere schräge Vögel. Stellvertretend haben wir Toots Thielemann mit seinem Album aufgenommen. Der gebürtige Brüsseler war 1952 in die USA emigriert, spielte dort mit zahlreichen Jazzgrößen, aber es dauerte eine Weile, bis er als der maßgebliche Harmonika-Virtuose etabliert war. Nicht nur im Jazz, auch im Pop. Er war ein gefragter Studiomusiker, komponierte Soundtrack, spielte die Schlussmelodie der Sesamstraße. Die Grundlage für seinen Erfolg war sein melancholisches Spiel, das unmittelbar ins Herz traf. Flirrende Metallzungen stießen leidenschaftliche Seufzer auf, als würden sie direkt aus der Seele kommen. Radio Marabu präsentiert Metropolis vom Willem Breuker Kollektiv. Ein kleines Land, gerade mal 40.000 Quadratkilometer groß, das aber in den 70er Jahren eine erstaunliche kulturelle Blüte erlebte. Schriftsteller wie Harry Mullis und Jan Wolkers, Filmregisseure wie Fons Rademakers und Paul Verhoeven, Rockbands wie Focus und Golden Earring sorgten weit über die Landesgrenze hinaus für Aufsehen. Auch der holländische Jazz meldete sich mit markanten Musikern zu Wort. Darunter der vermutlich gewitzteste von allen, Willem Breuker. Breuker hatte seine eigene Band gegründet, das Willem Breuker Kollektiv, ein 10-köpfiges Jazz-Orchester, das in seinen Arrangements die unterschiedlichsten musikalischen Quellen miteinander verband. Bäuerische Blasmusik, proletarische Agitprop-Lieder, zackige Marschmusik und schwülzige Kabarettmelodien der 20er Jahre. Eine wüste Mischung aus Krawall, Blasphemie und Provokation, über der unausgesprochen der Geist von Kurt Wald schwebte. Die Konzerte der Band waren teils theatralisch zugespitzt. Davon zeugen auch die Stücke auf Metropolis, was gleichzeitig ein Beispiel für Breukers überragendes Talent als Arrangeur ist. Elf Jazz-Alben, die man gehört haben muss, präsentiert von Radio Marabu. Naked City von John Zorn. Diese Musik verstört, sie bricht über ihr Publikum herein, überfällt es unvermittelt, rast mit scheinbar vertrauten Klängen daher, um sie kurze Zeit später zu zermalmen und zu zerstieben. Sie rockt im 60s Sound los, lässt verfremdete Filmmusikklänge aufflackern, zersplittert sich in kantige Noise-Musikscherben, schnurrt auf einmal beinahe cool herbei wie ein verirrter Blues. Sie röhrt im Free-Jazz-Idiom dahin, driftet in abgedrehten Free-Funk-Passagen davon und sie rumpelt mit einem Hochtempo-Gemisch von instrumentalen Wirbeln und sich überschlagenden Schreien einer außer Rand und Band geratenen menschlichen Stimme in viele vorher kaum vorstellbare Bereiche des klanglich Erschreckenden hinein. Diese Musik muss man gehört haben. John Zorn, Naked City. Sie ist völlig anders als alles, das man kennt. 111 Jazzabend, die man gehört haben muss, von Roland Spiegel und Rainer Wittkamp, präsentiert von Radio Marabou.